Über Kopfhörer oder über Lautsprecher? Ich höre den Stream gar nicht. So. Könnt ihr mal... Für uns. Ah, okay. Hey, Pirat, will mal einfach behaupten, das macht nichts, wenn man dich nicht hört. Die Aufnahme funktioniert jetzt. Man auch. Muss Opfer bringen. Die Aufnahme an sich funktioniert, dann nehme ich halt auf. Ah, ja, ihr seid so. Die Aufnahme funktioniert. Achso, funktioniert. Ach so, ich habe nichts. Hör doch mal richtig zu. So, meine Lieben, ich würde, also wenn der Herr E-Pirat nicht wieder Scheiße, Mist labert, dann würde ich mal sagen, kann man uns hören und auch die Aufnahme funktioniert und wir haben so zwischen 3 und 4 Hörer. Jetzt muss ich noch kurz dieses Internet öffnen, von dem alle reden. Ach, ah, ich bin, muss mal da auch, das Ladekabel holen. Ich habe mich da auch endlich mal angemeldet auf diesem Internet und scheinbar dieses soziale Netzwerk sieht ganz gut aus, besser als Twitter und Facebook. Deshalb würde ich mal behaupten, wir können anfangen. Heute ist der Spieleabend. Spieleabend an diesem 22.01.2013. Wir spielen miteinander, gegeneinander und aneinander rum. Wir haben uns gedacht, da die Alex heute nicht da ist, hab ich mir gedacht, wir machen ein bisschen neue Spiele. Und jetzt habe ich nach Partyspiele gegoogelt und da sind nur so blöde Pantomime-Spiele und das hat ein bisschen wenig Witz hier. In Skype, wo man sich nicht sieht. Aber trotzdem haben wir so coole Spiele wie Ballonreise und so weiter. Und wird mir hier gerade angeboten als Partyspiel Kartoffelbrei-Wettessen. Das finde ich doch jetzt also mehr so weniger cool. Aber mal gucken, was sich so an diesem Abend mit ein bisschen mehr Alkoholkonsum ergibt. Mal gucken, je nachdem. Mal gucken, was ich hier so... Nudana, der Stefan Melag ist wieder da. Ja, endlich. Endlich. Höre ich mich jetzt an, weil ich jetzt dummerweise über das interne Mikro vom MacBook sprechen muss, oh, weil ich mit meinem PC gerade, glaube ich, gesagt. Du klingst wie ein ganz normaler Ossi. Bisschen abgehakt, aber man kann dich hören. Man kann dich hören. Verstehen das nochmal was? Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ich hätte jetzt auch vorgeschlagen, dass wir ein Spiel machen, das heißt Wett-Tweeten. Wer als erster Tweet-Limit erreicht hat, hat gewonnen. Aber also abgesehen davon, dass das Spiel ein bisschen blöd ist, würde es bei Scrabble viele Punkte, bei Scrabble viele Punkte erreichen, weil das hat 3 Ts hintereinander. Whatever, wollen wir nicht einfach anfangen? Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, denn sonst habe ich vielleicht, ehrlich gesagt, eine große Lust mehr. Nee, wir sind ein bisschen verspätet. Wir haben eine halbe Stunde fast nur geredet und naja, wollte auch mal spielen. Ja, der Stream hat ja leider nicht geklappt, Bärchenleinchen. Vielleicht, wer sind denn unsere Gäste heute? Unsere Gäste heute sind der liebe Herr Thomas, @dastechnikopfer auf Twitter. Oh, hast du mir den Namen genannt? Guten Abend. Der Herr liebe Herr Angbor3D. Richtig, genau, da bin ich. Guten Abend. Die liebe Frau Alkira, wobei ich jetzt nicht weiß, wie die auf Twitter heißt. Retro. Ja, richtig. Dann das liebe @Bärchenleinchen auf Twitter @Bärlein. Yes. Das ist, heißt ja auf Deutsch. Dann liebe der liebe Herr El Spotto, @Webschnorcheln auf Twitter. Guten Abend. Und wenn man ihn hört und hören will, der Herr liebe E-Pirat, der E-Pirat auf Twitter. Hallo. Hallo. Was wollen wir denn als erstes spielen? Wollen wir zuerst Stadtland Plus spielen? Wollen wir dieses komische Spiel namens Ballonreise spielen? Ja, was ist denn das, Ballonreise? Erklär das. Ich muss das erstmal durchlesen, während wir was anderes spielen. Wollen wir vielleicht Geschichten auf Anruf spielen? Jemand beginnt eine Geschichte zu erzählen und immer wenn jemand ein Wort ruft, muss er es in seine Geschichte möglichst originell einbauen. Okay. Ich bin schon kreativ für sowas. Kreativität ist ein Hindernis bei solchen Spielen, glaube ich. Nee, ich glaube, Kreativität ist da eher förderlich, weil. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wollen wir das nacheinander? Ja, das ist blöd. Ich bin dafür, dass ihr anfängt. Das, Herr Iperat, aber wie wollen wir das machen? Wollen wir nacheinander jeden Satz... Nee, gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Gleichzeitig irgendwas Wildes erzählen. Also wollen wir 5 Minuten begrenzt oder so? Jeder hat 5 Minuten, aber das geht zu lang. Jeder hat 2 Minuten. Soll ich mal eine Uhr machen? Jeder macht 2 Sätze oder so. Geht drauf. Nee, 2 Minuten. Und, was genau sollen wir jetzt machen? Also, wir erzählen eine Geschichte... Und die ganzen anderen Leute, die jetzt hier in diesem Skype-Gespräch sind, die sagen lustige Wörter und die werden dann möglichst lustig, oder halt nicht, in die Geschichte eingebaut. Wo ich gerade lustig sage, unser Chat ist auf webchat.freenode.net, Channel Spieleabend. Also Uhr ist übrigens bereit, von mir aus können wir. So. Wer ist denn nicht bereit? Niemand, so. Ist doch schön. Niemand, das ist schön. Dann fangen wir einfach an. Herr E-Pirat, wollen wir anfangen? Herr E-Pirat? Ja, klar. Go, ey, go. So, du hast 2 Minuten. Der Herr Angbor macht die Stoppuhr. Ja, genau, das macht er. Und in 3, 2, 1, und los. Es war einmal ein großer, böser Wolf. Baum. Baum. Der sah in dem Wald ganz viele Bäume. Überall. Zebra. Schnecken. Er mochte Zebras sehr doll, weil ihm lief im Wald auch eins über den Weg. Und dabei trat er auf eine Schnecke. Und wie er so daherlief, begegnete er vielen interessanten Persönlichkeiten. DNA. Ihr schafft es immer so alle gleichzeitig. DNA. Und er entdeckte das. Was? Können Sie noch einen Chat schreiben, wäre einfacher. Ja, stimmt. Ja, genau, in den Chat. Gute Idee. Genau. Und er entdeckte, dass die ganzen Persönlichkeiten, die er da traf, doch tatsächlich alle von der gleichen DNA abstammten, was ihn sehr schockierte. Weil der Wolf war natürlich Wissenschaftler. Wölfe sind ja immer Wissenschaftler. Und, Gutenberg. Gutenberg ist ja natürlich auch ein Wissenschaftler, der sehr gut abschreiben kann. So, das ist ja sein Hauptfach, wo er sehr gut drin ist. Und ihr solltet die Wörter besser doch sagen. Wortkappe. Noch. Pokémon. Und dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Genau, der Gutenberg hat nämlich als Kind immer nur Pokémon geguckt und hatte keine Zeit, seine Doktorarbeit zu schreiben und hat deshalb andere Leute dafür gesucht. Leider waren die anderen Leute auch nicht sehr gebildet und haben deshalb... Also so ein bisschen fühle ich mich ein bisschen ignoriert. Warum? Hast du schon dreimal Stopp gesagt? Ich habe einfach 1000-mal Radkappe gesagt und da waren keine Radkappen. Ja eben, Radkappe, du hast verloren, Epirat. Oh, kriegst du gleich mal direkt hier, ne? Man muss das in der richtigen Reihenfolge sagen. Man versteht dich allerdings auch schlecht, Stefan. Also bei mir kommst du relativ abgehackt an, muss ich zugeben. Ich kann dich nicht hören. Kannst mich nicht hören. Also ich würde mal sagen, ich bin für heute einfach mal raus. Bei mir spielt die Technik heute dermaßen, das wird bei mir heute nichts. Du musst nur lauter bei Herr Stefan. Ich höre auf jeden Fall das Team noch weiter mit zu, aber es bringt heute, glaube ich, bei mir nichts. Alles klar, muss dann ich mitspielen. Nee, nicht. Musst du nicht. Du kannst auch was trinken gehen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Hören. Und hör im Chat mit, da kann man auch auf webchat.freenet.net, da kann man auch ganz gut zuhören, mitschreiben. Welcher Kanal denn? Spieleabend. Achso, das muss ja auch mal einer sagen. Dazu sage ich dich. Ich bin raus. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. So, dann, da waren es nur noch 5. Oder so. Dabei habe ich ihn ganz gut gehört. Ja, ich habe ihn auch ganz gut gehört, aber vielleicht hat er jemand schlechte Ohren. Oder schlechte Kopfhörer. Oder schlechte Kopfhörer, man weiß es nicht. So, ich habe aber deine 2 Minuten sind quatsch rum. Ja, also nicht genau. Jetzt wohl. Ja. Willst du ein Bild von mir? Also, das sagt man ja immer bei Germany's Next Topmodel. Das müsste ein Nacktfoto sein, dann ja. Ja, bei Germany's Next Topmodel. Chat funktioniert bei mir nicht, was mich etwas darin hindert. Was funktioniert bei dir eigentlich? Nee, weiß ich auch nicht. So, wollen wir vielleicht, wer spielt denn, wer ist denn der Nächste? Wer stoppt die In Zeit? Meiner Liste El Spotto. Dann haben wir doch einfach den El Spotto als Nächstes. Macht jemand eine Uhr? Stoppuhr, warte mal, Stopp. Ich rufe jetzt das Internet auf, um eine Stoppuhr zu machen. Ist das nicht peinlich? Das ist peinlich, oder? Das ist richtig. Ja. Ich könnte mich auch selber stoppen. Nee, ich trau dir. So, alles klar, auf die Plätze, fertig, los. Dann erzähle ich mal die Geschichte von meinem ersten Umzug. Denn Atombomben-Testgelände, Verwaltungsraum, Schlüsselbund. Denn ich bin ja, was viele nicht wissen, woher auch, bin ich in Amerika geboren und aufgewachsen. In Philadelphia, neben einem Atombomben-Gelände-Dings-Gedöns. gut eingebunden. Ja, und das waren sich auch so die ersten paar Jahre ziemlich schön, ne? So nach der Schule dann immer noch, bitte? Katzen. Auf dem Spielplatz, vor der Schule, so beobachtet von so ein paar Katzen, haben wir dann immer noch Basketball gespielt und so. Aber mit der Zeit hat sich dann halt... Computer, Laufwerksknopf, Außenbeleuchtung, Stärke, Abdeckung. Oh, Thomas, ey. Ist die Gegend halt so ein bisschen den Bach runtergegangen. Überall Graffitis, wo dann jemand so Computer, Laufwerk, Beleuchtungsgedöns an die Wand getaggt hat. Ja, und eines Tages halt bin ich in so eine kleine Rauferei dann geraten mit so ein paar Unruhestiftern. Leguan. Und da hat meine Mutter, die ich liebevoll Leguan nenne, Angst bekommen und hat gesagt, Motorrad-Gang. Du ziehst jetzt weg von dieser bösen Motorradgang, ziehst du jetzt zu meiner Schwester und ihrer Familie. Ja, gesagt, getan. Ich bin dann also hab mein Katzenklo gepackt und bin geflogen nach L.A., bin dort ins Taxi gestiegen. Der Taxifahrer sah aus wie Darth Vader, was ich ziemlich cool fand. Und auch sonst so hat mir alles ganz gut gefallen. Ach Mist, jetzt bin ich ja gar nicht zum Ende gekommen. Ja, willst du noch deinen Höhepunkt erleben? Jedenfalls bin ich dann angekommen und habe mich auf den Thron gesetzt als Prinz von Bel-Air. So. Aufs Katzenklo. Ja. Applaus. eine hübsche Geschichte. Leider kann der Chat nicht mit applaudieren, aber ihr könnt einfach Sternchen in den Chat schreiben. So, wer ist denn der Nächste, liebe Frau Al-Kira? Einfach nur Al. Mhm, stimmt. Was? Ja? Ja, werden? Ich bin jetzt dran, oder wie? Du bist, du bist dran? Fragezeichen? Also, okay, dann bist du dran. Bist du dran, alles klar. Ja, okay, aber bei mir bitte die Begriffe einfach in den Chat schreiben. Ist für mich einfacher. Ja. In Skype oder in... Ja. In Skype. Oder, ja, okay. Hat jemand Stoppuhr jetzt schon an? Ja, nee, warte mal, auf die Plätze, fertig. Noch nicht anfangen, weil jetzt fängt's an. Okay, es war einmal ein kleines Mädchen, das spazierte durch den Zoo, weil es mochte den Zoo sehr. Da gab es so viele schöne Hütchen, wo man ganz viele Korkenzieher, Locken kaufen konnte. Weil es gab jetzt ganz neu im Zoo, waren die Korkenzieher-Locken-Kapuzineräffchen. mochten die Leute sehr. Und manchmal, wenn man dann so im Zoo rumspazierte, sah man dann so wilde Armrolltreppen, Ein Weg, was immer, Viecher. Am Rolltreppenende im Wegsteher. Mein Gott, ist schlecht. Genau, weil der Zoo, der hatte natürlich viele Rolltreppen. Es war ein großer Zoo. Es war ein überdachter Zoo manchmal. An manchen Stellen war er überdacht. Zum Beispiel im Gehege von den Krokodilen und den Hippos. Und die Hippos waren sehr beliebt bei alten Omas. Und die hatten ganz viele Stützstrümpfe an. Meistens mehrere übereinander, weil ja, die Haut von denen ist nicht mehr so gesund. Manchmal kamen auch Politiker in den Zoo, weil Knut und so, der war jetzt relativ berühmt. Und deswegen ist das Eisbärengehege auch ganz bekannt in diesem Zoo. Und einmal, da gab es dann so eine weibliche Eisbärendame. Die hat mal Du hast schon mehrere Wörter ausgelassen. Es tut mir leid, ich kann die so nicht weiterlassen. Man muss die aus dem Verkehr ziehen. Es tut mir leid, du hast schon mehrere Wörter ausgelassen. Du seid zu schnell. Nein, du bist zu langsam. Ich bin zu langsam. Du bist zu lang, du bist zu alt und zu lang. Hast du Stützstrümpfe an? Nein. Es tut mir leid, ich muss das jetzt vorlesen. Feuerwerksraketen, Anzünde, Schnürsicherheitsverlängerung. Hat Thomas hier gerade in den Skype-Chat. Das ist eine Zumutung, Thomas. Das ist eine Zumutung, sowas in eine Geschichte einzubauen. Es tut weh, Thomas. Der Thomas braucht sich davon nichts zu fürchten, weil der macht nicht mit. Oh. So, als nächstes bin ich nämlich dran, glaube ich. Weiß ich nicht. Hoffe ich mal. Denn ich bin dran. Okay, stoppt mich jemand? Oder stoppt? Mach ich. Sehr schön, danke schön. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Es war einmal in einem kleinen süßen Haus am Rande von Mannheim. Da war mal ein kleiner Bär. Dieser Bär tanzte Stepp im Bordell und war eine Zuschauerattraktion für die ganzen Kieferorthopäden, die da ihre Nacht verbracht haben bei kieferorthopädischen Arbeiten. Mund, Münder und lange Gegenstände, also Zahnspangen, diese Kieferorthopäden haben Zahnspangen im Bordell verteilt, weil viele Menschen im Bordell brauchen, weil die Zähne werden da auseinandergedrückt und so weiter brauchen da eine Zahnspange, aber das sieht später so hässlich aus, weil da ist es dunkel und der Kieferorthopäde kann da nichts sehen. Der kann nicht sehen und deshalb ist da immer ein Zensurbalken vor den Zähnen. Wie bei Pippi Langstrumpf übrigens auf diesem Kassettenlogo. Da ist vorne, das hat genau dieser Kieferorthopäde im Bordell von Mannheim, da am Rand, hat es gemacht. Und auf dem Logo von Pippi Langstrumpf ist ein Zensurbalken mit LED-Licht vorne drauf. Das blinkt wie auf einer Weihnachtsmannmütze. Aber dieser Weihnachtsmann, weiß man ja, kommt aus der Türkei, braucht eine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ganz wichtig, denn alle Türken sind Ponys. Hier steht Pony, ich kann mit diesem Wort nichts anfangen. Ponys, und jetzt steht hier gerade Brotkrümel. Um mal Brotkrümel gesagt zu haben. Ich will die Geschichte jetzt so schnell wie möglich zu Ende bringen, denn... und in diesem Bordell gab es einen Oberpostdirektionsbriefmarkenstempelautomatenmechaniker. Der hat sich da auch regelmäßig rumgetrieben und der Barkeeper war immer hat ihn immer sehr komisch angeguckt, weil er hat eine Waldpilz-Cremesuppe bestellt. Jedes Mal, nicht irgendwie einen Whisky oder einen Rum. Stopp. Oi. Das sind für beschissene Wörter, es tut mir leid. Aber hast du das gut geschlagen, also das muss man sagen. Hattest du das Recycling-Klopapier mit drin? Wo steht denn Recycling-Klopapier? Was? Shit, ich bin raus. Scheiße. Was? Ich bin raus. Jetzt hatte ich so eine schlechte Geschichte und bin auch noch raus. Das ist ja also fast schon schlimm. Whatever. Ich glaube, das Bärchenleinchen ist dran. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das überhaupt nicht verstanden, dieses Spiel. Udo, das geht vielen so. Ja. Ich nehme mich auch nicht. Ja, ich denke, du kannst doch passen, wenn du möchtest. Ja, der Thomas hat das auch geschafft. Also ich denke mal, das ist in Ordnung, weil jemand, der nicht kreativ oder... Schlau ist. Der darf das auch passen. Ist kein Problem. In dieser Zeit habe ich mir natürlich nicht. Ist noch jemand übrig? Ist nicht. Aber dann notiere ich mir trotzdem mal die Reihenfolge. Dann kommt danach wäre vielleicht Thomas gekommen und danach Bärchenlandchen. Oder Nandi hat ja schon Spannung. Richtig. Wollen wir eine Runde Hexenkessel spielen? Das geht wie, ich packe meinen Koffer nur mit Hexenkessel. Oh mein Gott. Oh Gott, nein, nicht das. Oh. Ich erinnere mich an meine letzte Runde in einem Auto. Das war. Ich packe mein Auto? Nein, in einem Auto haben wir das gespielt. Das war schrecklich. Ein Auto welcher Marke? Gott, frag mich nicht, keine Ahnung. Denn manche Autos machen kreativ, wie Volvo oder Mercedes. Das sieht man in der Werbung, da ist immer Darth Vader. Das ist VW, ne? Ups. Verdammt. Wollen wir vielleicht eine Runde Hangman spielen? Oh ja. Spielen wir Hangman. Hangman, muss ich mir kurz ein. Uiuiui, was ist denn hier? Das ist ein Lohnenkern. Mein Stift ist verschwunden. Stifte schmecken zwar gut, aber. Mein Stift quietscht. Meine Tastatur klackert und jetzt. Okay. So, jetzt habe ich gerade meinen Sound ausgemacht. So. Hat da gerade jemand etwas gemorst? Ich habe da gerade ein elektronisches Geräusch gehört. Hat da jemand ein Morsezeichen an die russische Regierung gesendet? Nein? Nein. Nicht wissentlich. Fände ich nicht so gut. Oder die DDR ist. Die DDR ist überall im Spiel, ne? Die DDR hat auch. Lassen wir das. So. Wer fängt denn an? Wer hat denn ein schönes Wort? Bei mir steht als erstes auf der Liste der E-Pirat. Oh, gut. Dann, Sekunde, ich muss kurz die Buchstaben zählen. Was zum... Wer quält da seinen Hamster? Nein. Ich glaub, wer schreibt mit Hamsterblut? Oh Mann. Mhm. Übrigens, wenn mein Hamster... Also nee, lass mir das. Das klingt so pervers. Gibt es eine... was ist das? Gibt es eine Grenze an Buchstaben? Nein. Doch, Thomas, doch. Doch, Thomas, wie geht es? Jetzt Alphabet, Mann. Ja, ich würde mal sagen, mehr... Achso, das Alphabet. Ja, mehr als die 26 Buchstaben des Alphabets sollte es nicht haben. Mein Wort hat... Warte, ich habe mich verzählt. Oh Gott, wenn das wieder was. Oder der schreibt einfach sehr groß, weil er seinen Hamster nicht so kontrollieren und koordinieren kann. Viele? 12 Buchstaben? Ja. So wollen wir die Grenze bei, ich sag mal, 26 Buchstaben machen, weil das Alphabet hat 26 Buchstaben, ja. Und dann ist es irgendwie einheitlich, dass ich das hier merke. Weil nicht jeder kann sich Zahlen merken. Ist übrigens so: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 12, 9, 13, 11, 12, 13, 14, 12. 9. 10, 11. Übrigens, unsere Zuhörer sind dazu angehalten, mitzumachen und im Chat auch mitzuschreiben, aber bitte nicht mitzuraten, weil das macht den Spaß kaputt. Ja, ich kann das eh nicht sehen. Stimmt. So. Sodele, wie der Schwabe sagt. Jetzt muss ich wieder, ich bin zu blöd, immer zu sagen, wo jetzt gerade der Hangman ist, wo welchen Fingernagel wir gerade halb angezeichnet haben. Deshalb sage ich einfach, wir haben 11 Fehlerpunkte zu vergeben und danach ist halt Schluss. 11 Fehlerpunkte. Weil, ja, ich sage nicht irgendwie, jetzt sind wir gerade beim Hügel oder jetzt hängt gerade der Kopf und wir sind eigentlich schon tot, sondern... Ich kann das dir sagen, ich kann den Hangman hier zeichnen. Mach das mal bitte, weil ich weiß nicht, wie andere das immer machen, weil ich das nie gespielt, also fast noch nie gespielt habe, dieses Spiel. Ich bin hier auch erst zum, ich weiß nicht, 10. oder 11. Mal. Dieser Hamster, und, ey. Okay, ja. Ich habe einen Hangman hier und... Ja. So. Wie viele Buchstaben jetzt? 12. So, wenn der Herr Webschnorchel dann soweit ist, würde ich sagen, der steht in der Liste nach dem Herrn E-Pirat. Wie machen wir das jetzt? Wir sagen nacheinander die Buchstaben, also welchen Buchstaben wir wollen. Und der Herr E-Pirat sagt dann, wo der Buchstabe ist oder ob er halt nicht da ist. Am besten tut das seine Chatschreiben mit halt Unterstrich. Ja, dann will der Herr Spotto Fragen stellen. Okay. Aber du bist so lieb. Du bist so gut zu uns. So. Ich brauche Buchstaben. Ja, lieber Herr Schnorcheln. So, die Punkte sind nur zum Zählen, also nicht irritieren lassen. So, wer zu faul ist mitzuschreiben jetzt im Chat, sind die Punkte von Herrn Spottow. Also die Punkte sind jetzt eigentlich. Richtig. Die sind, ja, ignorieren. Ich nehme mal bitte das E wie Erik Thiele Dysfunktion. Was? Das E ist an der 5. und an der 11. Stelle. Danach ist die Alkira. Achso, bevor jetzt jeder wisst ihr Bescheid. Ja, wir sollten vielleicht rausschreiben, welche Buchstaben dann schon dran waren, ne? Ja, richtig. Genau, mach das mal. Besser. Also egal, ob richtig oder falsch, das wäre praktisch. Ja, ich schreibe das hier auf. Ja. Ich sag euch das dann. Ja, also die richtigen sind ja dann eh zu sehen. Ja, und, ja. Genau. So, ja. Buchstaben. Dann nehme ich ja einfach mal ein A. Das A ist an 8. Stelle. Ich hätte... Achso, nee, an 8, ne? Ja. So. Darf man eine Wörter raten? Also ja, die Diarrhö geht übrigens nicht mehr, weil bei Diarrhö hat kein E auf der 5. Ich hätte gerne R wie Reizdarm. R ist an 6. Stelle und an 12. Wie Hamster will auch was sagen. An 12. Ja? An 12. Ja. Also auf der 612. Das ist ein bisschen wie im Lotto, wie die Lottozahlen sagen, wie die Lottofee. Also ungefähr genauso spannend, genau der gleiche Spaß und so. Aber Verritter. Egal. Der Thomas, nee, das Bärchen ist dran. Ich nehme ein B wie Bärlein. Ein B ist leider nicht dabei. Oh, nein, der arme Hamster. Hamster, ey, seist du jetzt mal still. Immer, ach so, immer. Du machst mit Hamsterbluten Galgen, mit dem du den Hamster dann erhängst. Genau. Nämlich immer so, immer wenn er sich freut, macht er die Hände zur Faust und dabei schreit halt der Hamster. Oh. Okay, wer ist also wir haben jetzt dran? Den du. Galgen-Unterstrich. Thomas ist dran. Ich nehme ein U. L-U ist leider auch nicht dabei. Das ist beschiss. Das ist oh, der Hamster freut sich einfach mit für den Herrn Ekerat. Das kam gerade. Ja. Indem er Blut spuckt. Ja, richtig. Wer ist jetzt dran? Der Herr Ekerat, nee, der darf gar nicht sagen, ne? Ja. Der Herr Webschnorchel ist dran. Das L wie lang. Wie das Lymphflüssigkeit. Das L ist leider auch nicht dabei. Dann ist Frau Alkira dran. Nee, Herr. Quatsch, Frau. Herr? Mach, Herr. Mach. Herr. Was nehme ich? Ich nehme ein D. Ein D. D wie Durchfall? D wie Dora. Ein D ist leider auch nicht dabei. Was hast du denn mit einem scheiß Namen ausgesucht? Ja, ein Name. Ich darf es daran erinnern, dass wir hier keine Namen, sondern. Also. Es ist ein Wort. Es ist ein Wort, ein ganz normales Wort. So, dann hätte ich gerne. Ich hätte gerne ein N wie Notur und wie. Neurotisch. Ein N ist leider auch nicht dabei. Bist du sicher, dass es ein deutsches Wort ist? Ja. Ja. Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt? Ja, nein. Die Frau, Frau Schimberland ist noch dran. Ja, ich nehme mal ein S wie Siegfried. Ein S ist auch nicht dabei. Was ist das? Oh. Das ist seltsam. Bin ich jetzt? Jetzt bist du, ja. Ich nehme ein Vogel, V wie ein Vogel. Oh, du bist auch so nicht dabei. Was? Ein Wort ohne V, krass. Also das kann kein deutsches Wort sein. dann ist der Herr Webschnorchel dann wieder dran. Ein T wie transzendental. Ein T ist. Nein, auch nicht dabei. De facto haben wir jetzt also zwei Buchstaben, nee, drei Buchstaben schon erraten und acht noch nicht. Also ihr habt den untersten Strich, also der Galgen steht schon. Eieieiei. So, dann hätte ich gerne ein Z. Z wie, oh nee, ich bin gar nicht, nee, Alkira ist dran. Oh Gott, ich nehme ein M. Ein M ist auch nicht dabei. Sind wir schon tot? Nein. sind wir schon tot? Ihr hängt nein, ein mein bisschen Junge. Dran. Sind wir jetzt tot? Aber ich muss mal Pipi. Ich bin dran. Da hätte ich doch jetzt gerne mal mein Z. Das ist auch nicht drin. Dabei. Jetzt sind wir aber tot. Nein, einer fehlt noch von euch. Jetzt ich das nicht machen. Okay, jetzt nicht falsch machen. Nichts falsch machen, wer auch immer dran ist. Das Bärchen ist dran. Nichts falsch machen, gar nichts falsch machen. Ich nehme ein O, wie Oscar. Ein O das ist dabei. Das hätte ich auch genommen. An auch. Zweiter Stelle. Nur an zweiter Stelle? Ja. Dann immer noch, ich sag mal so, geschätzt 10.000 Buchstaben, die wir nicht haben. Oh Mann. Ja, dann Thomas, bist du dran. Thomas. Okay, wenn ich jetzt zum Untergang führe, tut's mir leid. Ich nehme ein C. Ein C ist leider auch nicht dabei. Ja, du hast uns, wenn dieses kein deutsches Wort, dann schlage ich dich. Das okay, Wort, was für ein Wort ist Kopierpapier. Oh Gott, die ganzen Konsonanten. Wir haben die ganzen Konsonanten. Avokale vergessen. Ich meine, ihr hattet schon fast alle Buchstaben, die in dem Wort nicht sind, erraten. Ihr hättet fast nur noch richtige nehmen können. Oh Mann, das ist so wie... Herr Webschnorcheln ist dran. Der Herr Webschnorcheln hat bestimmt ein super tolles Wort für uns, oder? Herr Webschnorcheln. Noch nicht. Das klingt schon mal gut. Ja. Ich hätte schon ein Wort, wenn... Meinst du vorweg, meinst du vier Buchstaben, oder? Ja, reden wir dann noch. Okay, dann nehmen wir meins mal vorweg. Ich hab, meins hat vier Buchstaben. Das ist gut. Und mein Stift kriege ich nicht auf dieser Seite. Super. Stift? Du meinst deinen Hamster? Ach ja, mein Hamster. Wenn du den Kopf über den Hamster quietscht, dann nämlich nicht, weil dann kriegt er keine Luft. Genau. Nein, dann schreibt mal bei Braun. Das ist ein Einweghamster. So, sind wir soweit alle bereit? Ja. Vier Buchstaben waren es. Ready. Vier Buchstaben, ja. Dann würde ich mal sagen, der Herr Webschnorchel, nee, der Herr E-Pirat ist dran. Dann nehme ich mal das E. Gibt es nicht. Dann danach ist der Herr Webschnorchel dran. Ich probiere es mit dem R. Nein, gibt es nicht. Das ist bestimmt voll bescheuert, das Wort, wo keiner draufkommt. Bestimmt. Nur ein Buchstabe ist richtig oder so. Tja, Kira. Oh Gott, ich nehme jetzt einfach mal voll randommäßig das K. Katze. Nö, gibt es nicht. Gibt es nicht. Oh! Bärchen, oder? Ja, ja, Bärchenbärchen. Ich nehme das G wie Golf. Nee, gibt es nicht. Auch noch. Und das gerade war K? Ja. Oder was? Ja, genau. K, G, E und R gibt es nicht. Ich nehme ein I. Ein I wie... Nö, doch, gibt's auf der 4. Das der war... Galgen steht übrigens schon. Mhm. Der letzte Buchstabe bitte ein I, alles klar. Richtig, richtig. Danke. Bitteschön, kein Problem. Nur für dich. Herr E-Pirat. Dann nehme ich mal das N. N wie, wie neurotisch? Ja, N wie neurotisch. Gibt es nicht. Mm. Damit hängt das Seil. Ja. Gott, vier Buchstaben mit einem I. I wie Ida. Was gibt's ein Wort mit vier Buchstaben mit einem I? Aber es ist ein deutsches Wort? Es ist ein deutsches Wort, ja. Ich sag nichts. Webschnorcheln war gerade, oder nicht? Nee, dann bist du. Ich würde das T mal ausprobieren. Du hast schon wieder so eine blöde Vermutung, ja? Ist das T an erster Stelle? Ich hasse dich. Darf ich bitte lösen? Was hat er? Versuch es. Taxi. Ich hasse dich, ich hasse dich. No! Mein und dein Leben lang. Er war stark. Ausgewählt. Ein Punkt für Webschnorcheln. Ich weiß nicht, ja, nee, ein Punkt weniger für mich. Stellen wir unsere Punkte auf. Da kommt ja auch nicht drauf. Ach, wir machen mit Punkten. Moment. Nee, machen wir eigentlich nicht. Aber hey, egal. Wie soll ich denn dann gewinnen? Du kriegst ein Stofftier, aber nicht von mir diesmal. Weil dafür liege ich sowieso. Du kannst von mir eins haben, das schon. Ich hätte jetzt. Dankeschön. Ja. Das 6 Jahre im Keller lag und mittlerweile total verstaubt ist. Auch Staub macht nichts. Macht nichts. Herr Webschnorcheln. Ich hätte 20 Buchstaben anzubieten. Oh Gott. Ja, Herr Thomas. Sag mal bitte still, Thomas, bitte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der E-Pirat hat wieder seinen Hamster in der Hand. Schön. So wieder da. Wie warst du weg? Du warst gar nicht weg, oder? Doch, ich war weg, weil mein Telefon geklingelt hat. Das ist unprofessionell. Das erst in den Chat schreiben und dann. Und dann das, so nicht. 20? Ja, 13. 20, ja. Gut. Er hat sich bestimmt eins von den Wörtern von vorhin ausgesucht, die wir in den Chat geschrieben haben. Ja, bestimmt, mit Sicherheit. Ja, wahrscheinlich eins von mir. So. Wer ist dran? Der Herr E-Pirat. Oh Gott. Ich nehme das A. Das A ist auf der 4 und der 16. Lieber Alkira, versaus nicht. Wir haben nur noch 11 freie Buchstaben. Was großes Dings Buchstaben? Was war's noch? Welchen Buchstaben hatten wir jetzt gerade? A. A wie Ade. Ups. A wie A. Dann nehme ich ein E. Das E. E haben wir auf der 15. Und auf der 19. Dann bin ich dran und ich bin sogar der Meinung, dass ich gerade Lust habe auf ein N wie. Wie oft ist eigentlich noch das N noch? So oft es das N noch gibt im Alphabet. Das N ist an sich eine gute Wahl, aber in diesem Wort nicht. Das N ist der zweithäufigste Buchstabe im deutschen Alphabet und du hast es nicht. Es ist ein deutsches Wort. Es ist ein sowas von deutsches Wort. Also nicht so deutsch, aber deutsch. Deutsch, deutsch. Schon so ein bisschen deutsch, ne? Aber es ist sowas, nicht sowas wie Verbrennung oder so, oder? Nein und auch nein. Oh. Oh, yeah, yeah. nach mir ist Spächen. Ich nehme das T wie Theodor. Der Theodor oder Theodor, der ist auf der 18. Auf der 18. Jetzt habe ich auf die 18. Und Moment. Und auf der 2. Und ja, dann ist danach der Thomas dran. I. I wie I? Ja. Okay. I wie ist nicht. Ja. Scheiße. Schade. Ich habe ein Problem, immer wenn ich das I auf meinem Zettel durchstreiche, wird es ein X und dann bin ich mir verwirrt. Du kannst dir auch eine Liste machen mit den Buchstaben, die falsch sind. Ah, da komme ich mal wieder durcheinander. Ich bin doch nicht so schlau. das war ein Witz. So, dann hätte ich gerne. Nee, der Herr E-Pirat ist dran. Dann nehme ich doch mal das. K wie Kloßbrühe. Keine Ahnung. K wie Kloßbrühe. K wie Kloßbrühe, finde ich gut. K wie kein K. Oh. dann hätte die Alkira gerne, bitte vollendete diesen Satz. Was war mit dem K jetzt? Das K ist auf, nicht da. Das K ist nicht da. Okay. Ich nehme ein M. Ein M haben wir auf der yeah. 17. Als Berlinerin musst du Chaka sein. Chaka, Chaka. Sie kommt nicht aus Berlin. Wie, hä? Ich dachte, ihr seid alle ein Konglomerat da. Ups. Na, ich komme aus dem Arsch der Welt. Ey. Aus dem Osten? Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, da bist du ganz nah an mir dran. Vielleicht wollen wir uns mal treffen. Da geht was. Woher willst du denn wissen, wie jung ich bin? Ich hab dir doch gesagt, ich bin 62. Ja, deine Stimme klingt aber nicht so. Ich hasse dich. Gut, schätz mal meine ein. Deine Stimme ist sehr erotisch. Ist egal. Jetzt hab ich mich ein bisschen angestampft, vielleicht ist doch was draus. Dran? Ich bin dran, das ist ja mein Problem. Ich versuche mich gerade rumzureden. Das C vielleicht. Ach nee. Irgendwas mit Beamte. Ja. C wie Pech. Ja. Taxifahrer. C wie Pech gehabt, ne? Ja. Also, ja. Dieser Hamster ist... Der Hamster hat gerade den Strick um den Hals gelegt bekommen. Was ist das für ein Beamter, ey? Ein Beamter. Weiß ich auch nicht. Das Bärchen ist dran. Bärchen. Ja, ich nehme das B wie Bärchen. Das haben wir auf der 14. Ja. Das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn nicht. Ja, auch. Beam. Beam. Beam. T. Und dann noch ein. Wer ist dran? Ich bin dran, oder? Ja, der hier, oh, Thomas ist da. Achso. Was nehme ich an? Ein D. Ein was? D, wie denkst du wohl? Also das ist nämlich nicht dabei. Der Kopf hängt. Der Kopf hängt? Mhm. Was ist mit dem Hamster los? Der ist noch so. Der ist noch so gefallen. Ja, dachte ich schon. So, dann hätte ich. Nee, ist gar nicht. Hier, E-Pirat ist. Nee, ah. Webshop? Nee. Oder wer macht eigentlich das Wort? Oder? Ja, E-Pirat. Gut. Richtig. Ich nehme bitte das S. Das S haben wir auf der 1 und auf der 13. Oh, Strahlung? Straßenbeamter. Also ich hätte gerne... Nee, Alkira ist dran. Ja, dann nehme ich das R. Ja. Das R ist auf der 20. Mhm. Ich auf der 3. Und auf der 3. Das dachte ich. Das ist ganz schön umtriebig. Hm. Hat sich schon mehrmals geändert. Straßenbahnbeamter, ne? Mann. Das geht nicht, sonst hätten da zwei S noch folgen müssen. Ja, Straßenfegerbeamter. Das Straße geht nicht, es geht Straße. Nicht mit Straße, weil sonst hätten da zwei S hingemusst. So, ich hätte ja. gerne das H. Das H, wie habe ich nicht im Angebot? Darf ich mal versuchen zu lösen? Ja, gerne, sehr gerne. Strafvollzugsbeamter. Genau. Ich war so nah dran. Uiuiui, hat das Beste da Erfahrung mit? Nicht wirklich. Nicht wirklich, nee, ja, würde ich auch sagen, Beste. Weil nur ein Rollenspiel. Ich habe so oft gesessen, so oft wart ihr nicht im Kino. Ja, und schon mal gar nicht im Knast. warst du... Nee, persönliche Geschichten wollte ich erzählen. Danach ist das, Ellie, so langsam kennen die Alkira und ich uns so gut, dass ich eigentlich einen Spitznamen für sie bräuchte, also Ellie oder so. Aber ich würde per Perle. Alkira, du bist dran. Oh Gott, ich muss mir jetzt ein Ding, ist so ein, oh Gott. Du bist so Profi. Okay, ich hab schon eins. Okay, sehr schön. Wem schicke ich das jetzt oder schreibe ich das dann einfach in den Chat? Oder? Nein, du schreibst es gar nicht in den Chat, du sagst uns die Buchstaben. Nein, okay. Du sagst uns die Anzahl der Buchstaben, bitte. Ja. Buchstaben kannst du uns auch sagen. Ja, netter Versuch. Ich finde, ich hätte ja klappen können. Okay, es sind 4 Buchstaben. Oh je. Dann habe ich jetzt schon zu viele Striche gemacht. Nein, Taxi ist es nicht. Aber es ist ein gemeines Wort. Ja. Uiuiui. Stopp! Also ist es das Wort Stopp? Was? Ist es das Wort Stopp? Nein. Aldi. Ein gemeines Wort. Jetzt hört auf zu raten, sondern ratet. Fies. Ist es Aldi? Nein. Viele. Ich darf jetzt einfach nur noch Nein sagen, wenn ihr nicht aufhört. Ich hätte gerne das ein R auf ein einfach Rewe auf 1, 2, 3 und 4. Das R ist nicht dabei. Das erste nicht dabei. War habe ich aber nicht geraten. Ich muss nebenbei noch zeichnen hier. Dieses Wer ist denn eigentlich dran? Eigentlich, na doch du. Wenn wir so machen wie immer, dann bist du dran. Ich dachte nämlich eigentlich, wenn wir so eine Reihe machen, dann ich. Aber ich bin verwirrt. Okay. Ich auch. Gesundheit. Ich nehme bitte das Danke. E. Das E ist an zweiter Stelle. Das ist so ein langweiliges Wort, wenn es eine E hat. Gibt es eine Einkaufs-, ein Schlecker hat, aber mehr als. Nee, der andere da mit dem E. Otto ist da dran. Das L wie Lustmolch. Ein L. Kein L. Nope. Elvi. Was findet man eigentlich nochmal diese Galgenstrichmännchen? Ich weiß es gar nicht. Ein Strich unten, ein Strich links an der Seite, dann ein rüber, ein Balken, ein Schlüsselstrich. Wie viele Striche braucht man, bis man tot ist? Da mache ich einfach. Elf. Okay, dann habt ihr es. Ja, elf. Wie die Eins und die Eins, auch andersrum. Verstehst du? Vielleicht sind die Illuminaten im Spiel. A-N-N-A, von hinten wie von vorne bist du Anna. Also ein A. Nein. A's. Nein. Nein, ich bin dran. Ich hätte gerne einen Rewe, Lidl. Nimm ein S. Ein S, ich hätte gerne ein S. Oh, ein S ist an erster Stelle. Die Seat. Es gibt eine Automarke, die so heißt. Sehr. Sehr? Nicht? Nein. Sexy. Fuck, du hast es erraten. Es Botte, du bist echt talentiert, muss ich sagen. Ja. Wir das brauchen noch so eine Super Mario Gewinnmelodie am Ende. Ging's dir nicht irgendwo so? Ich weiß nicht. Genau. Das war Zelda. Ja, das war Zelda. Super Mario doch auch. Man weiß ja. Weißt du, oder nicht? Okay, wer ist als nächstes dran? Als nächstes bist du. Nee, ist Bärchen dran. Oh Gott. Ich hab ein Wort mit 14 Buchstaben. 14 ist so eine schöne Zahl. Ey, lauf 14! Boah, diese Hamster, echt. Tut ein bisschen leid, ne? Echt gequält. Ja, dann geht es ja eigentlich noch. Der Arme haben. Ja, dann bist du noch und dann. Achso, 21 Uhr. Okay, da haben wir noch genug Zeit. Ja, über ein bisschen weniger als über eine Stunde. Okay. Bitte. Ja, bitte. Danke. Herr Ipirat. Ich, ist immer als erstes. Juhu, ich nehme das. Oh Gott, ich nehme das T wie Theodor. T wie? Das ist auf der 8 und auf der 10 und auf der 13. T. Thesen-Temperament? Nein. Das ist eine Fernsehsendung, die so heißt. Die wird aus Berlin gesendet, Herr Ipirat. Ja, das weiß ich. Herr Webschnorcheln ist dran. Ein E wie emotional. Auf der 6 und auf der 14. Beamte. Nee. Alkirachen, das ist mein vorläufiger Spitzname für Alkira, ist dran? Nein, kein da. Was? Was? Ist keins. Nach was ist sie denn gefragt? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gar nichts gefragt, das ist ja. Achso. Ich habe ganz gesagt. Dann frag mal A und dann weiß es sowieso. Frag mal bitte A. Sonst mal ich frag später A, ist okay. Na, egal, nimm ein A. Nee, mach ich. Aber ich will jetzt das A nehmen, ich hätte es jetzt. Okay. Such dir einen anderen Buchstaben aus. Bärchen, ist denn ein A drin? Nein. Fuck! Überraschung. Überraschung. Ja, live, wir sind hier im Öffentlich-Rechtlichen, wir sind auf das Erste. Und da darf ja, das gibt ich später raus. Nein, wir sind auf Nummer 5, da ist eigentlich RTL. Aber wir sind auf 169, da ist QVC. Ach, und auf 173 ist QVC+. Ja, bitte weitermachen. Ja, danke. Ich bin gerade erstaunt, dass der Stream funktioniert. Ich auch. Ich hätte gerne das E. E wie. Nee, N. N. N wie. Nackt. Neuronal. N wie Neuronalnetz. Neuronales Netz. Das Schöne. Ein L? Ein N wie ein Norbert. Ist auch nicht dabei. Oh. Norbert. Oh Mann, ey. Unglaublich irritierend. Ja. Okay, als nächstes ist... Du. Oh. Ich nehme ein P wie pädophiles Wort, Buchstabe. Ein P wie Paul? Ja. Paul Schimpanse. Ist nicht dabei. Es tut mir leid. Dann ist der Herr Pirat dran. Ich hätte gerne ein R wie Rattelager. Ein R ist auf der 12. Ich habe gerade Rattenlager verstanden. Ja. Vor lauter Angst. Du hast die ganzen Quietschen. Quietschen. Kennt ihr diese Einsatz in vier Wänden? Folge, ja. wo Vera in Wien auf den Balkon geht und dann sind da ganz viele Ratten und sie sagt, das ist scheiße und geht wieder raus. in Vera in Wien geht in Einsatz in vier Wänden. Auf einem Balkon, da liegen 1000 Ratten, also die haben nicht gezählt, aber es hat ausgesehen wie 1000. Und sie sagt einfach nur, hat ihren Pelzmantel, geht auf den Balkon, sagt, das ist scheiße und geht wieder raus. Okay. so nebenbei. Mit einem Leben voll weh, mit halb Stopp, jetzt rede ich. Halt, stopp, jetzt rede ich. Diskutieren wir weiter. Oder Erdbeerkäse. Egal. Es ist Obst im Haus. Erdbeerkäse. Nee, egal. Wer ist denn als nächstes? Wer war denn gerade? Ich glaube, ich bin dran. Ah, gut, okay. Den zweiten Teil weiß ich schon. Ich nehme mal ein O wie der zweite Buchstabe von Torte. Irgendwas mit Torte. Das ist auf der 2 und auf der 11. Auf der 2 und auf der 11? Ja. Es gibt für Torten, die was mit O vorne. Da gibt es zum Beispiel die Erdbeertorte. Tomatentorte. Tomatentorte, das, also, sag mal so. Ist auf jeden Fall mal interessant, ob man das jetzt essen will. Tourette-Torte, nee. Würde sogar passen, was. Irgendwas. Wer ist denn dran? Ich bin. Nee, Alkira ist dran. Oder nee? Doch. Ich kaufe ein M. Ich kaufe ein M. Ein M, wie Matsch. Ist nicht dabei. Scheiße. Sorry, ich meine, ja. Es gibt auch andere Weise, die man hier auf das Erste nicht sagen darf, wie Penis oder dumm, fuck, darf man nicht sagen. Mein Let's Play ist immer zu fluchen. Du machst Let's Plays? Wir machen nachher Werbung für dich, okay? genau. Ja, nachher. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, war ein N wie nicht dabei, Fragezeichen. Ist nicht hattest dabei. Du schon gesagt. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab Gedächtnis zu Rett. Nee, Quatsch, Amnesie habe ich. Dann hätte ich gerne ein U wie unter aller Sau. Nee, ein U wie unter aller Sau. Auch nicht dabei. Gut. Ist ja Pech wie Schwefel. Ein P ist auch nicht dabei. So weiter geht nämlich noch Hamster als Sucht. Bin ich nicht mal irgendwie. Ja, Thomas ist dran. Ich nehme mal ein L. L wie Lustmolch. Was gibt's denn da, dass wir das nicht lösen können, wenn wir die Hälfte schon haben? Ein L ist auch nicht dabei. Was ist? Nimm mal eine I der nächsten. Jetzt! Bei Google die Torten durch, Das ist mir jetzt so blöd. Wir hängen mit dem Kopf am Galgen. Gib es für Torten mit O. Der Herr E-Pirat. Ach so, ich nehme bitte das I. Das I ist auf 7. I. Mein Gott. Ich hab was mit dritter Stelle. Scheiß. Du darfst auch lösen, wenn du willst. Weil ja ich weiß es. Du wartest, bis du dran bist, okay? Ich bin dran. Scheiße, er ist dran, Mist. Ich hätte gern ein H wie Hochzeitstorte. Scheiße. Ja, Mist. Es botte, du schlauer Mann. Du Luder. Hochzeitstorte ist richtig. Yay. Irgendwann in unserer 20. Folge, wir haben 12. Irgendwann in unserer 20. Folge oder so kriegt der Elspotte mal einen Blumenstrauß und der besteht dann aus aus einem Stiefmuttertopf, Stiefmuttersitz heißt es, ne? Oh, die Primetime fängt an, es ist 20.15 Uhr. Die Primetime, oh, dann kriegen wir jetzt entweder mehr oder weniger Zuhörer. Okay, scheiß drauf, weiter geht's. Scheiß drauf, weiter geht's. Oder wir schauen ProSieben währenddessen. Nein. Warum machen wir nicht, ne? Nein. Es geht schon weiter. Thomas, du bist da mit dem letzten Wort, was wir in diesem Tag in Ding machen werden. Ach nee, dieses Jahr nicht. Ene. Thomas, denk dran, die Begrenzung für dich ist 3 Buchstaben. Mehr darf ich einfach nicht haben. Keine 55. Nein. Okay, ich nehme 11. 11. Es gibt auch ein Fabelwesen, was 11 heißt, aber ich komme nicht, also ähnlich, aber ich komme nicht auf den Namen. 1, 2, 3, 4, 5. Wer Elfe. Macht den Hangman? Ich. 19. Egoland? Wer macht den Hangman? 2, ich. 3, 4, 5. Ich bin verwirrt. Wie viele Buchstaben? 10, 11. 11 wie das Fabelwesen, aber ich komme nicht auf den Namen. Verfickt nochmal. Das hat nichts damit zu tun. 11 Buchstaben und ich mach's Hangmännchen. Oh. Oh ja, ja, ja. Ich hab's. Häng dich selbst. So wenig getrunken. Dann kannst du mal nachliegen. Du erhängst dich selbst, oder? Ja, natürlich. Gut, dann langsam um den Kragen auf deinen Hals hinzufügen. Der dabei zur Realität wird wie ein Tintenherz. Aber wenn ich mich selber erhängen muss, mache ich zwischendurch noch Fingernägel und einzelne Haare. Das heißt, wir haben ungefähr 300.000 Buchstaben, die wir nicht nennen dürfen. Und bei 26 Buchstaben im Alphabet, muss ich sagen, ist die Quote dann doch sehr hoch. Okay, los geht's. Alles klar, der Herr E-Pirat ist wieder als erstes dran. Der Herr E-Pirat ist wieder als erstes dran. Sag was. Der Herr Webschnorcheln ist wieder als erstes dran. E ist tot. Ich nehme das E wie E ist dran. Ganz am Ende. Das ist 11, ne? Mhm. 11. Oh Gott, ich habe das Gefühl, dass das Sport jetzt schon weit ist. Das ist Sport. Ja. Diarrhö kann es immer noch sein. Auch wenn ich nicht weiß, wie viele Buchstaben Diarrhö hat, ist es das Wort für alles. Alkira, Ellie ist dran. Oh, Moment, wenn der E-Pirat weg ist, ist dann auch unser Stream weg? Gute Frage. Scheiße. Kann der Chat gerade mal sagen, ob der Stream noch da ist? Oder der Stream, ob der Chat noch da ist? Oder ihr schaut einfach nach. Das dauert wieder so lange und Internet und alles. Ja, aber dem macht's nichts, wenn dein Internet abstürzt. Ich kann nicht nachschauen, wenn mir läuft das Ding irgendwie in. Oh Gott, du hast mein VLC-Play. Du hast mein scheiß VLC-Play. Und weil mir klappt das nicht. Nicht, nein. Ström geht, wird hier gerade gesagt. Ström mit einem ostdeutschen Akzent. So. Alkira ist dran. Ich warte jetzt, ob wir überhaupt noch da sind. Wir sind da. Ja, wir sind da. Alkira ist dran. Okay, Alki nimmt. Was hatten wir denn jetzt schon? Wir hatten bis jetzt ein E am Ende. Ich gerade nichts. An E hatten wir am Ende. Ja, dann nehme ich an A. Sekunde, ich schau mal kurz das Wort hin. Nicht das Wort. Ups, falsches Wort genommen, ne? A ist an zweiter und an vierter Stelle. An 2 und 4. Oh, jetzt habe ich auf die 4 eine 4, das ist dumm. Ja, in Leadspeak geht das. Stimmt, habe ich mir auch gerade gedacht. In Leadspeak ist die 4 in A. Dann, mir scheint, als wäre ich dran und ich nehme ein N wie nicht dabei, fragt sich nochmal. Nicht dabei. Nicht dabei. Dam. Oh Gott. Dann ist das ist Frau Bärchen dran. Ich nehme nochmal ein Babybärchen. Babys, wie bis zum nächsten Ratespiel. Kein B ist drin. So. Warte mal. Ja, dann ist der Herr E-Pirat, bist du wieder da? Ehchen? Ich glaube, der ist gerade beschäftigt, einen Hamster zu erhängen. Dann ist Alk wieder dran. Alk. Jedes Mal, wenn du mich aufrufst, hast du einen neuen Spitznamen für mich. Was? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich auch nicht. Ich nehme ein K. K wie? Hatten wir schon. An erster Stelle. Bin ich gut oder was? K. Masutra? Nee. Das müsste ich jetzt auch gerade denken. Ich nehme an, der Spot weiß es schon. Schwestern im Herzen, Brüder im Kopf. Nee, andere. Doch, K das ist drin, als Spotto. K ist ja, K ist ja, drin. Ja, ja, meine ich doch. Ey, aber das ist jetzt nicht das Wort Kackbratze, oder? Nee. Nee. Ja, Kackbratze hat auch viel Kack. Oh Gott, Elspotto weiß es, Elspotto weiß es, oder? Ja, höchstens Kackabratze. Aber nee. Elspotto weiß es, Elspotto weiß es. Ich nehme aber mal das Richard R. Bin ich überhaupt dran? Ja. Nö, ja, doch, nee, eigentlich. Oh, ich hab dich ausgelassen. Tut mir leid. Doch, du bist jetzt dran. Ja, R. Oh Gott. Koala-Bär? Nein. Koala-Bär. Kakao-Bär. Ja, Thomas? Thomas? Ja, ist die Kunde. Wie wär's, wenn du dir die Zahlen unter die Buchstaben schreibst? Dann geht das ein bisschen, wirklich ein bisschen Flux. Geht das dann? Nein? Ich höre Hund von E. Oh, ja. Kakerlake. Ups. E. Oder Hund? Oder Halli, hallo. Also war jetzt das R da drin? Oder? R ist auf der 7. Aha. Willkommen zurück, E. Danke. War ich weg? Auf die 1. Nee, nur so fast. Dein Hund war für dich da. Der Hund war eben nicht da, deshalb war ich weg. Ist der Hamster weg? Alkira war schon, Fragezeichen? Ich war doch gerade eben erst, oder? Stimmt, dann bin ich dran. Wow, ist das cool. Dann hätte ich mal wieder gerne ein O, wie ohne Ahnung. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ein O kommt nach dem L. Ohrenschmalz-Bonbons. Nicht bei Harry ein Potter. Ein O nach dem R. Kararaoke? Nein. Toffel? Nee. Hm. Katakomben? Nee. Ist es ein deutsches Wort, Thomas? Muss man ja mal fragen. Ah, ja. Ja, okay. Elspotto, auf der 1 ist noch ein K, das hast du vergessen im Chat. Ja. Übrigens, der Chat ist auf webchat.freenode.net und der Channel ist Spieleabend. Nur so, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Elspotto weiß es. Ich will mir sowas sagen. Ja, ich bin ja eigentlich auch. Aber er traut sich nicht, das zu sagen, weil er sonst Hauerköpfe kriegt. Das weiß er ganz genau. Du darfst es sagen, Elspotto. Ich erlaube es. Beim ersten Teil bin ich mir noch nicht sicher. Der zweite hat. Was war denn der zweite? Ja. Oh, Robbe? Okay. Kalmar-Robbe. Oh mein Gott. Okay. Wer ist denn dran? Bärchen. Ich nehme mal das U. Die U. Halt. Kein U. Das. No! Was ist das Hängmännchen, René? Das Häng. Oh, warte mal. 1 zu 3. Wir haben nur 3 Fehlwörter. Im Buchstaben. Nee, mit dem U4. Mit dem, ja, bestimmt mit dem U4. Was denn noch? Das K, oder? Nee, das K nicht. Das K ist auf der 1. Achso, ja. Das K steht im Chat bei kein K. Das hat mich verwirrt. Ja, ja. Das, ja. Das hat uns alle verwirrt, aber das war ein genialer Schachzug vom Elspotto. Dann verwirrt er uns, dass wir nicht das Wort erraten. Wir haben eine geheime Absprache. Der arme Hamster. Oh Mann, es tut so weh im Ohr. Und dem Hamster. Ich glaube, den tut es auch im Ohr weh. Ja, nicht nur im Ohr, du. So, dann ist der Herr Epirat wieder da und darf jetzt auch was sagen. Juhu, jetzt kann ich voll unqualifiziert meine Meinung nur abgeben. Ja. Deshalb nehme ich ein M. Drei falls. Vielleicht. Kann man so, nee. Oh. Nicht weinen, ich bin ja da. Nächstes Mal vielleicht. Webschnorcheln ist dran. Mhm. Dann nehme ich mal das L. Mhm. Hätte ich auch gesagt. Entweder auf der 9, nicht auf der 9 und 10. Hm. Dann ist Alkira erstmal dran. Yay! Okay, ich nehme ein L. Das L hatten wir gerade. Hatten wir. Achso. Hatten wir gar nicht. Wo ist mein Kopf? Ein Haar. Ist ein Haar drin? Ein Haar ist vor dem E. Eike sollte mehr lachen. Gott, du kennst mich nicht, Bender. Wieso ist das Haar vor dem E? Ich denke, da ist ein L. Nein, das L gibt es nicht. Ach, das L gab es nicht. Da ist ein H. Da ist ein H, genau. Okay. Jetzt habe ich diesen unehrenwerten Job. Es gibt auch kein M übrigens, L Spotto. Richtig. L Spotto hat, glaube ich, ein bisschen was getrunken, oder? Ich komme hier mit der doppelten Buchführung durcheinander. Ja, ein Bullen. L Spotto, du machst deinen Job echt gut. Man sollte dich befördern. Okay. Da hätte ich gerade ein B. Ein B? B, B, B. Das hatten wir schon, das ist nicht dabei. Oh, shit, tut mir leid. Nein, der lieber Angbor, der Leck ist gar nicht so groß. Akira hat nur ewig gebraucht, darauf zu antworten. Ja, die ist ein bisschen langsam. Ich schreiben, denken. Danke, dass du es für mich übernommen hast, Ja, gut, dann hätte ich aber gerne einen anderen Buchstaben, wie das O, U, E, A, I, I. I ist leider nicht. I ist leider nicht. Wir haben alle Konsonanten. Wir haben alle Vokale durch. Jetzt können noch Konsonanten kommen. Oder? Ah, ja, haben wir. Wir haben alle. Ach du Scheiße. Ach ja, dann muss ich ja hier noch den. Komm schon, so schwer ist es nicht. Unser Kopf hängt schon dran. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das Seil. Kein Blumin. Kein Blumin. Sind wir nicht alle ein bisschen Blumin? Blumin. Das ist kein deutsches Wort. Wer ist denn dran? Ach, Bärchen ist dran. Entschuldigung, Bärchen ist dran. Ich nehme mal ein... Das ist so einfach, ne? Ein D wie Dora. Stimmt, wieso ist noch keiner auf D gekommen, ey? Ja, weil es so viele andere Buchstaben gibt, nämlich 26. Weil es falsch ist. Boah, wirklich? Weil es falsch ist, Alkira. Ich hasse dich. Kein D. Danke, ich dich auch. Ich dich auch. Ich mich auch. Whatever. Es war toll, löst es auf, bitte. Ja. Nein. Wir hängen doch noch nicht an. Stimmt gar nicht. Epira ist dran. Ja, ich könnte jetzt das C nehmen, das wäre zu einfach. Ich nehme das Z. Nope. Mann. Unser Körper und ein Arm hängen am Galgen. Ein Z haben wir auch nicht, ne? Nee, also, Ja, dann nehme ich einfach mal das C. Nein. Was? Oh! Was? Oh! Ich hätte nämlich fast lösen können, aber ui. Gut, dann das bringt ein neues Licht in die Sache. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich hier keine Fehler mache. Ja, wollt gerade eine Überprüfung anfragen. Ja, wollte ich mich auch gerade. Wir legen Einspruch ein. Hast so du da etwa auf der 9 einen Buchstaben vergessen, oder? Okay, wer ist das nächste dran? Ich, richtig. Darf ich lösen? Bitte. Nein, Katastrophe. Boah, nein. Oh. Fuck it. Nein. Alkira, ich soll dich von einem anderen Mädchen grüßen, was so ähnlich ist wie du. Von der Alex. Die schreibt nämlich gerade von El Spotto, richtig. Nein, von der Alex. Die hört uns gerade und sagt, ich mache das super und die lobt mich richtig und hat eigentlich gesagt, ich könnte es auch ohne sie machen. Ein Lob stinkt. Aber, tja. Das hat sie bestimmt nicht. El Spotto, wie bist du da plötzlich so drauf gekommen? Also, wer könnte was ohne sie machen? Ich habe ohne sie. Hallo Alex übrigens. Ja, hat sie natürlich nicht. Sie hat gesagt, ich soll die Alkira schön grüßen. Ich grüße schön zurück. Aber leider ist sie nicht da, weiß nicht warum, aber ist egal. So. Was wollen wir denn jetzt spielen? Wir haben noch eine gute halbe Stunde. Schwarz-Weiß spielen. Wir spielen Ja, Nein, Schwarz-Weiß. Warum bin ich denn da nicht drauf gekommen? Dankeschön, Bärchenleiter. Doch, doch, du spielst mit. Wir spielen nämlich alle mit. Hallo, vorhin hast du auch gesagt bei dieser Geschichte. Also. Ja. Jetzt tu mal nicht so. Tu mal nicht so, als wärst du ein Mädchen so. Wir spielen jetzt alle mit. Und wer jetzt die Spielregeln von Diana in Schwarz-Weiß nicht kennt, ich erkläre das kurz. Man wird nacheinander von. Ja, nein, Gummibauch. Ich lese hier gerade Gummibauch und. Ja, ich auch. Ich mich auch. Ja, Gummibauch, habe ich mal gespielt mit euch. Hast du dein Bild geändert? Zufällig. Mir ist aufgefallen, es war so depri, ich wollte lenkt weniger depri. Nicht, lenkt man nicht ab, ihr. Ja, wir spielen Jana in Schwarz-Weiß. Dieses Spiel ist ganz lustig, denn nacheinander werden die Leute abgefragt, genauso wie es jetzt in der Reihenfolge war, nämlich Epirat Webschnorcheln, Webschnorcheln an Alkira. Alkira fragt mich. ich frage Bärchen, das ist traurig, und Bärchen ist viel zu gut. Und Thomas fragt Epirat. Was genau fragen wir? Und Bärchen fragt Thomas. So, das kommt nämlich jetzt. Eine Minute lang haben wir alle Zeit, unseren Nachredner zum Ja, Nein, Schwarz oder Weiß reden zu überreden. Das ist nicht Flaschendrehen, oder? Nein, das ist nicht Flaschendrehen. Zum Beispiel, wir machen das mal so. Wir machen eine Testrunde. Ich habe eine Minute Zeit, dich zum Ja, Nein, Schwarz oder Weiß sagen zu bringen. Stopp, Uhr. Ich habe eine Minute Zeit. Ich kann die Sekunden zählen. Genau. So, also, die Stoppuhr ist gesetzt. Ich fange an, okay? Und du darfst nicht Ja, Nein, Schwarz oder Weiß sagen. Okay. Okay, also alles andere, nur diese Sachen nicht. Ja, oder was? Du darfst nicht zustimmen oder nicht zustimmen. Also so ein Ja oder ein Nö oder ein Mhm. Okay, ja, oder Moment. Mhm ist schon wieder ein bisschen was anderes. Aber Ja ist, oder... Was ist mit Schwarz und Weiß? Schwarz und Weiß darf man gar nicht sagen. Okay, und Ja, Nein nicht, aber alles, was zwischendrin liegt, okay? Alles klar. Nee, ja, nicht alles, was zwischendrin liegt. Nö und Ja ist schon ein Ja und ein Nein. Na ja ist nicht Nein. Und Jein ist auch nicht Ja und auch nicht Nein. Na, Jein ist auch... Das kannst du nicht sagen. Jein ist blöd, weil dann könnten wir auch... Also keine Derivate. Was auch immer ein Derivat ist, er hat schon recht. Okay. Alles klar. Derivate sind Wörter, die nicht eindeutig sind. Nee, davon so. Abgeleitet. Ja, richtig. Genau. Ist das mein Handy, was hier in der Leitung? Handy? Irgendjemand hat hier gerade sein Nein, Handy... Nein, das sind russische Satelliten. Es sind russische Satelliten, es ist die DDR. Es ist die Stasi, die hier gerade uns... Egal. Das ist auf dem Mond, yay! Es ist ein Störsender. Die Antwort! Du, whatever. Ich frage dich jetzt eine Minute lang, ne? So, auf die Plätze, fertig, los. Mich. Hallo, Alki. Alf. Hi. Na, hi, geht's dir gut heute? Eventuell könnte es mir gut gehen. Gut, ne? Ja. Freut mich. Dich auch? Vielleicht freut es mich irgendwann. Ja, ne? Was man denkt. Denn die Sache ist, ich bin auch ganz gerade glücklich, weil ich rede mit dir. Es ist super. Oh, das macht richtig Spaß, mit dir zu reden. Oder? Oder macht es dir auch Spaß, mit mir zu reden? Die meiste Zeit wahrscheinlich. Sag mal nein. Oh, kannst du nicht nein sagen? Oh, dass das mal klappt. Das ist ja genial. Hey. Vor allem, wie sie geantwortet hat, dachte ich erst, sie fällt bestimmt nicht drauf rein. Aber ich dachte das aus. Wow. Warum sollte ich nein? Oh. So, aber genau so geht das. So, Epirat fängt an, Webschnorcheln zu fühlen. Oh Gott, an Webschnorcheln wird jeder scheitern, glaube ich. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Die nächste Schwierigkeit ist, dass der Fragende auch nicht nein, ja, ja, nein oder schwarz-weiß sagen darf. Aber das kommt danach. So, Epirat fragt Webschnorcheln. Webschnorcheln, du bist verdammt gut in diesem Spiel. Wie lange? Eine Minute. Oh, gut. Epirat fragt Webschnorcheln. Auf die Plätze, fertig, los. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ich kann mich nicht beklagen. Das ist schön. Und was gab es denn heute Morgen so tolles zum Frühstück? Ich frühstücke nicht. Okay. Hast du wenigstens einen Kaffee getrunken? Ich mag keinen Kaffee. Ah, okay. Und was ist mit Tee? Tee ist okay. Tee ist okay. Und was trinkst du so gerne für Tee? Ich habe mir jetzt kürzlich einen Kaminabendtee gekauft. Ah, okay. Und Was hast du dann sonst noch so gemacht? So dies und das. Und du machst gerne dies und das? Och, ich mach gerne dies und das, aber auch anderes. Okay. Vielen Dank. Oh mein Gott, das Spiel ist so kompliziert. Anders. So, die Daddy und das Webschnäppchen fragt jetzt den Altira. Für wen fragt? Was? Webschnäppchen fragt Altira. Was? Also, nein, das bist du. Zur Erklärung, das bist du. Nein! Einer von euch. Nein! Der Elchbutto ist im Fall wichtiger. Also, Webschnäppchen fragt Altira. Auf Plätze? Ja, oder du tippst einfach sehr schnell, da geht auch. So, also auf die Plätze, fertig und warte. Darf der Frage auch ja, nein, schwarz oder weiß sagen? Darf er. Diese Runde noch, ja. Diese Runde noch, danach nicht mehr. Das ist ja nämlich der Spaß daran. So, auf die Plätze, fertig, los. Bist du bereit, Alkira? Schink. Was? Die Insider werden es verstehen. Stellst du dir mal bitte ein Zebra vor? Ich mag Zebras. Ja? Ja, sie sind süß und süß. Scheiße! Wow. Du hast eine sehr liebliche Stimme, wenn du schreist. Ich warte, du bist genial. Und zwar eigentlich gar nicht so schwer, aber... Keine Sorge, beim ersten Mal bin ich auch alles so schnell drauf eingefallen. Ja, ich mag Zebras. So, Alkira fragt mich. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schwer wird, aber Alkira, bis dran. Oh mein Gott. Auf die Plätze. Wer stoppt? Soll ich stoppen? Ich bin fair. Ich weiß gar nicht, was ich dich fragen soll. Ich auch nicht, aber mach einfach. Okay, ich bin fair. Ja, du stoppst, ja? Weil ich schick dir schnell einen Link. Also, du musst ihm Dinge fragen, worauf er vermutlich mit Ja, Nein, Schwarz oder Weiß antworten sollte. Richtig. Ja, das sollte nicht so, sag mal ja oder so, weil das klappt eh nicht. Ich habe meine Uhr gestoppt. Haben wir gesehen, wie gut das klappt? Ja, ne, okay. Klappt überhaupt nicht. So. Alskar, Alfina. Alkira. Alfina. Tschüss. Hi. Wollen wir anfangen? Start. Ja, magst du eben was? Warte, nochmal warte, hat er gerade gesagt. Ja, ich muss kotzen die Uhr an. Was? Ich muss die Uhr. Muss kotzen? Die Uhr ist kaputt gegangen. Okay, sag bereit, ich bin. Bereit. Ich bin bereit. So, du bist los. Ich habe die Frage schon gestellt. Antwort. Hast du schon, was hast du denn gesagt? Magst du, scheiße, was habe ich gesagt? Emos hast du gesagt. Oh, Emos sind mir zu Emos. Emos sind mir zu Emo. Warum denn? Ich weiß nicht, ich finde, also Emos sind für mich zu Emo. Für mehr Brutto vom Netto. Überhaupt nicht wahr. Ist doch wahr. Die meisten Emos, die sind überhaupt nicht so, wie du es dir vorstellst. Die meisten Emos sind gar nicht Emo, ne? Nee, ja. So, fast verloren. Mann. Was war's? Ich hab gesagt, die meisten Emos sind gar nicht Emo, ne? Ja, hab ich gesagt. doppelt verloren. René, du hast von gefailed. Ich krieg jetzt zwei Punkte abgezogen, ne? So, ich frage den Herrn... Nee, das Bärchen. Okay. Bärchen. Thomas, stoppst du wieder? Oh ja. Alles klar, du sagst auf die Plätze, fertig, los. Okay, ich mach die Plätze fertig. Ja. Hallo Bärchen. Hallo. Na, trinkst du wieder deinen hübschen Tee mit Ingwer? Ich trinke meinen Rotwein heute. Ach, das ist lecker. Weil du hast mal gesagt, dass du Ingwertee trinkst, ne? Manchmal. Ja, ne? Ist ja lecker, aber ich habe das noch nie probiert. Noch nie. Musst du mal machen. Muss ich mal machen? Sehr gesund. Sehr gesund, ja. Welche Farbe hat der denn? Trick 17. Die Farbe vom Ingwertee? Ja. Na, so bräunlich so. Ingwerfarben, ja? Ingwerfarben. Ja. Tja, das ist interessant, du. Und hast du mal was anderes in Ingwertee getrunken am Tee? Ich trinke ganz viel anderen Tee auch noch. Habe ich da gerade ein Ja gehört? Du hast kein Ja gehört. Habe ich nicht, nee. Aber gerade. Ja. Stopp. Uiuiui. Ja, nee, war zu Ende. Ich habe gewonnen, glaube ich. Okay, jetzt bin ich dran mitgefragt werden. Okay. Du musst fragen den Herrn Ipirat. Nee, du, Quatsch, nee. Bärchen fragt Thomas. Bärchen fragt Thomas. Auf die Plätze. Bist beide bereit? Wer stoppt? Ja, wir sind bereit. Ich stoppe. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hat es bei euch heute auch geschneit? Egal. Wieso egal? Was? Mir ist das nicht egal. Hat es bei euch geschneit? Vielleicht. Ja, war der Schnee da oder nicht? Vielleicht. Das ist unfair. Das macht nichts. So ist das Spiel. War der Schnee weiß oder schwarz? Eins von beiden. Bitte? Keins von beiden. Keins von beiden. Was habt ihr denn für Schnee? Grauen Schnee oder was? Witzigen. Na, das ist ja merkwürdig. Wo wohnst du eigentlich? Auf der Erde. Also, das ist schön. Auf der Erde ist es ja auch schön. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Das sind die Sekunden übrigens. Es ist vorbei. Time is up. Vielleicht sollten wir sagen, dass man nur zweimal hintereinander vielleicht antworten darf oder so. Weil das ist vielleicht ein bisschen gut. Nächstes Mal. Thomas hat bis jetzt gewonnen und so weiter. Jetzt fragt Thomas den E-Pirat. Ich bin begeistert. Ich auch. Okay. Auf dem letzten fertig. Los. Hallo E-Pirat. Hallo Thomas. Kaufst du mir ein iMac? Ich kaufe dir keinen iMac. Wieso nicht? Weil ich dir nicht mein Geld gebe dafür. Warum nicht? Weil ich dir kein iMac kaufen möchte. Warum? Weil du gar keinen iMac brauchst. Warum? Weil du niemals einen iMac brauchen wirst. Warum? Warum ist die Banane krumm? Kannst du auch was anderes außer warum fragen? Vielleicht. Du weißt schon, dass du die Wörter sagen darfst, die ich nicht sagen darf. Vielleicht. Interessant. Magst du mich noch mehr Sachen fragen? Vielleicht. Okay. Leute, das hat sich jetzt irgendwie Minus 1, minus 2, minus 3, clear. So, jetzt höre ich auf. Ja, ich okay. So, jetzt ist die coole neue Runde. Und, Nee, ich höre zu. Nee. warte mal, ich muss kurz was zu Ende schreiben an jemanden Spezielles für mich. So. Deine Freundin, nicht wahr? Eine extrem enge Freundin. Ich habe sie heute erst kennengelernt, aber ich finde ja, okay, ups, jetzt habe ich es fast gesagt. Oh, verdammt. So. Hopp! Ja, richtig, hopp. Jetzt die neue Runde fängt an. Die neue Runde. Jetzt fragen die beiden sich gegenseitig. Ne, Quatsch. Der E-Pirat fragt immer noch den Webschnorcheln, aber E-Pirat darf dabei nicht ja oder nein oder schwarz. Ja, also fragen wir uns gegenseitig. Im Prinzip fragt ihr euch gegenseitig, ja. Okay. So, auf die Plätze, fertig, los, würde ich mal sagen. Aber E-Pirat fängt an. Juhu. Achso, ich muss, okay. Hallo, Webschnorcheln. Guten Abend. Wie bist du eigentlich auf deinen Nicknamen gekommen? Och, das ist eine längere Geschichte. Dann das erzähl sie besser hat nicht. Was zu tun mit Max Gold und einem Text, den er geschrieben hat. Und meinem Blognamen, den ich gesucht habe. Okay, und liest du gerne? Wenn ich nichts anderes zu tun habe. Okay. Und Zebra. Hm? Zebra. Was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? So dies und das? Das ist keine sehr konkrete Antwort. Das stimmt. Gut. E-Pirat hat verloren. Warum? Ich habe Nein gesagt. Also nein, aber jetzt, du hast ja. einfach, du hast ihn, ja. aber du hast ihn nicht dazu gebracht, ja, dann schwarz oder weiß zu sagen. So geht diese Runde. Hä? Ach so. Na, okay. Ja. Hä, das heißt, ich habe sogar doppelte Chance zu verlieren. Ist ja super. Wie, du hast, wie, du, der andere hat einfach die Chance zu gewinnen. Ach so, ah, na dann. Ja, so. So, Herr Webschnäuschen fragt nun Madame Alkira. Nein, Alki ist da, Alki ist gerade auf die Toilette. Doch, Alfonso ist da. So, auf die Plätze, fertig, Alfons. Los. Bist du bereit? Schinken. Magst du Zebras? Kartoffel. Hast du Hunger? Do you speak English? Schon, aber das spielt jetzt keine Rolle. Spielst du gern Schach? I don't understand what you say. Okay. Not funny. Should we switch languages? Du hast verloren, Alkira. Why? Du hast not gesagt. Ja. Fuck you. Not ist wie nicht. Not ist wie nicht. Das geht wie nicht. Ach so, okay, na dann. Das ist schon in Ordnung. So, also weiter. Zebra, spielst du gerne Schach? Don't understand you. Du weichst meinen Fragen aber ganz schön aus. You too. So, what's up? Bim. Why? So, meine liebe Alfonso, jetzt musst du mich Fragen stellen. Du kannst meinen Fragen nämlich nicht ausweichen, weil du musst mich nämlich fragen. So. I don't like you. Ja, ich auch nicht. Nee, wir müssen anfangen. Thomas, stoppst du wieder? Auf die Plätze. Fertig. Go. Ah, wie geht's dir heute? Och, man lebt, ne? Ja. Hast du gerade gesagt, ja, man lebt? Scheiße, ich hab ja gesagt. Ja. Ja, bald verloren. Denn sie hat, wir hatten zuerst ja gesagt. Du hast zuerst ja gesagt. Echt? Ja. Scheiße. Oh, wie blöd. Das hat keine 10 Sekunden gedauert. Das waren jetzt mal 2. Wie geht's? Wo hat Alkira nochmal ja gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich habe selber einfach ein Ja gesagt. Ja, wie geht's dir denn, hat sie gesagt, ne? Ja, scheiße. Ich habe gewonnen. Nee, sie hat und wird einfach verloren. Ja, ich habe nur gesagt, wie geht's dir? Nein, und René hat geantwortet, ja, mir geht's gut. Oder? Ja, ja, verloren. Genau. Also hat sie verloren. Das Spiel war zu Ende. Egal, wir haben beide verloren oder gewonnen. Du hast verloren. Ganz so. So einfach ist das, Akira. So schnell verliert man. Ich bin einfach besser als du. Du tust dich ja auch nicht an dem Kuhn. Thomas, hörte Thomas. Thomas, stoppst du uns bitte? Bärchen, ich frag dich jetzt. Nee, wir fragen uns beide, gegenseitig. Okay. So, Thomas, stoppst du? 1, 2, go. Liebes Bärchenleinchen. Hallo. Wie findest du es eigentlich, wenn ich dich Bärchenleinchen nenne? Findest du das schlimm? Findest du es? Finde ich ganz süß. Findest du ganz süß, ne? Ich auch. Willst du nicht meine Frage stellen? Was hast du heute gemacht? Dies und das. Was genau? Ach, ich war in der Schule. Wo warst du denn? Ich war beim Bewegungsbad. Beim Bewegungswas? Ballett? Bewegungsbad, Wassergymnastik. Ah, das ist spannend. Ich habe das nämlich noch nie gemacht. Ist das anstrengend? Das ist unheimlich schön. Ist es unheimlich schön? Weil baut man da sehr viele Muskeln auf oder nur so ein bisschen? Naja, wie man es nimmt, ja, Pech vorbei. Ja, Pech, ne? Ja. Ja. Wir hatten zuerst ja, ich habe auch ja gesagt, irgendwann zwischendurch mal. Hat keiner gehört. Nee, hat keiner gehört. Also. Bärchen hat verloren. Nee, ich habe einfach gewonnen, ne? Okay, jetzt bin ich dran. Puh, doch noch mal ein bisschen meine Ehre gerettet. Bärchen, tut mir leid. Bärchen, hast du jetzt einmal nicht Ja gesagt? Stimmt. Bärchen fragt E-Pirat. Okay. Oh, ich habe Thomas vergessen. Bärchen fragt Thomas. Oh Gott. Heißt, ich stoppe. Auf dem Platz, fertig. Los. Rauchst du eigentlich? Ich rauche nicht. Hast du schon mal geraucht? Negativ. Noch nie im Leben geraucht? Negativ. Okay. Und was hast du heute gemacht? Dies und das. Auch dies und das. Jeder macht dies und das. Das ist sehr schön, dies und das zu tun. Wie kann man das denn verstehen, dies und das? Was ist denn das? Schule. Habe ich ein Wort Schule an die Agel? Nein. Oh, in dieser Stille, da habe ich aber ein Ja. Ich habe Zeit. Du hast Zeit. Mhm. Wie alt bist du? 15. Was, echt? Fertig, Ende aus. So. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass irgendjemand auf eine Frage, die weder Ja noch Nein noch Schwarz noch Weiß irgendwie beinhaltet, also zum Beispiel, wie alt bist du, jemand Weiß antwortet. Einfach so aus Protest. Ich glaube, gerade in der nächsten Runde. Irgendwie nächste Woche mache ich das mal. Ganz ehrlich, das geht mir sonst so blöd hier. So, jetzt Thomas fragt E-Pirat. Das Juhu. Ist unsere letzte. Hallo E-Pirat. Hallo Thomas. Hi. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut und dir? Ebenfalls. Was war dein Tagesablauf heute? Ich war heute in der Schule. Was macht ihr denn da so in der Schule? Zum Beispiel Physikunterricht. Und da lernen wir gerade über elektrische Felder. Ist das spannend? Leider nicht. Warum nicht? Weil das alles sehr theoretisch ist und nicht praktisch. Es ist sehr schade. Da hast du recht. Hattest du denn nicht andere Fächer heute noch? Natürlich hatte ich auch andere Fächer, zum Beispiel Deutsch. Was macht ihr da so? Da lesen wir gerade Gedichte aus der Barockzeit. Ich glaube, in dem Wort Gedichte war wieder ein Ja versteckt, aber es hat keiner gehört. Die Runde ist zu Ende. Dum, dum, dum. Juhu. Irgendein ja, Skype-Blubber. Das war unsere letzte Runde. Hier ist gerade eine sehr rege Skype-Konversation. Ach, warte, das ist ja meins. Oh. Über Alter und wie alt ich bin und niemand weiß es. Niemand weiß. Einige vermuten, ich bin 18, einige sagen, ich bin 12. Alles ein bisschen ich weiß, wie alt du bist. Ich bin 8. Man glaubt es nicht, ich bin 8. Ich bin ein sehr reifer 8-Jähriger, aber 8. Und Thomas, über das Alter von Frauen redet man nicht. Thomas hat gerade mein Alter verraten und über das Alter von Frauen redet man nicht. Also, ich bin seit 30 Jahren 30. Warte, dann bist du also 30, aber ein gutes Alter, du. Oder was können wir auf die Schnelle noch kurz spielen? Nix, wir reden einfach noch ein bisschen. Oder wollen wir einfach aufhören? Es sind noch 5 Minuten, auf die 5 Minuten. Wer ist das? 40. Die Alex? Die Alex? Alex! Die Alex? Kenn ich nicht, aber hi! Die Alex, Alex ist weg, aber die Alex? Ja. Na gut, die Alex, unsere coole Hosterin ist da. Hallo Alex! Yay! Ja, da ist sie ja. Hallo Alex. Alex ist eine Frau, sie ist attraktiv, wenn ihr also Interesse habt, auf Twitter @fheinalex. Ich hab dich lieb. Ich hab mich auch lieb. Tja, so viel dazu. Da ist die Alex schon wieder da. Muss ja auch wieder weg, denn die Sendung ist zu Ende. In 5 Minuten. Ich werde euch alle voll vermissen, nicht? Ja. Irgendjemand hat's gerade zerschreddert. Was hab ich? Nee, irgendwen hat es zerschreddert. Tja, komisch. Irgendwen hat es zerschreddert? Bei uns schreddert es. Sind noch alle da? Bei mir so ab. Alle da? Alle meine, Finger sind noch, meine Finger sind noch dran. Ja. Sagt mal jeder einmal Hallo. Hamster ist tot, glaube ich. Ach ja, der Hamster ist tot. Ja, ja. Und der arme Hamster. Der Arm am Hamster. Ja. Tja, so ist das. Ja, mein Hund hat den Alex. Hamster gefressen. Habt ihr denn Spaß gehabt? Ja, natürlich. Wir haben ganz viel Spaß gehabt ohne dich. Nein, ohne dich war es aber gar nicht so toll. Ohne dich war es langweilig. Ohne dich hätten wir so viele tolle Witze. Wir haben nicht das Land Fluss gespielt. Ja, weil ich da dagegen war. Ich habe es endlich mal verhindern können. Ja, dann weißt du ja, was wir nächste Woche ganz viel spielen. Leider ja. Ich spiele heute noch ganz schnell Stadtlandfluss. Aber ich bin nächste Woche nicht da, Alex. Ich wollte mich noch schnell bedanken, dass ich reinschauen durfte, ne? Ich darf doch gerne wieder reinschauen. Ja, aber bitte nicht nächste Woche, da bin ich da. Bist du ein Werwolf zufällig? Wie bitte? Bist du ein Werwolf? Ich ahne Böses. Was? Ein Werwolf? Ja. Du bist gerade vom Wolf zum Mensch geworden. Auf Skype hier. Nee, ich habe nur das Avatar gewechselt. Leider bin ich kein Werwolf, wäre sonst cool. So, ich könnte anderen Leuten die Kehle aufreißen, die mich auf nerven. In dieser Tasse ist da dann dieser Eik drin, der in deinem Namen steckt? Nein! Eike, schreibt mal mit K. Mit S. Alles mit C. Hast du übrigens mitbekommen, Alex, wie René gemeint hat, dass Rotwein ja sehr lecker sei? So, der René weiß das also. Uiuiui. Also wirklich, René. Ich schreibe gerade der Du als Erwachsener musst da einschreiten. Ich bin 62. Fein, die Dingsbums. Wie heißt du auf Twitter? Fein Alex. Ja. Achso, wie hier. Okay. Ja. Einfach Alex. Für ihre Freunde einfach nur Alex. Für uns einfach Fein Alex. So, Ich habe das einfach nur mal irgendwo gehört, dass Rotwein lecker sein soll. Ich mein, ach so, ja. Ja. Verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns. Wir verabschieden die Aufnahme anhalten, weil sonst ich werde euch vermissen. Ich verabschiede mich ganz, ganz doll herzlich von Bärchenleinchen, von El Spotto, von Alf, von Alf! Thomas. René. Von Thomas von E-Pirat und von Fanalix. Und leider war der Angbor 3D. Kannst du mich mal wieder offen zu unterbrechen? Dankeschön. Der Angbor 3D war leider. Der Angbor 3D war leider nicht in der Sendung oder nur kurz. Den grüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Und wie der liebe Herr Opfer, Technikopfer, das Technikopfer richtig gesagt hat, Alkira, jetzt haben wir gesagt, wir wollen dich nochmal auf diesem YouTube von dem alle reden. Auf diesem Internet wollen wir dich begrüßen. Wie heißt du denn? Was? Wie heißt du bei YouTube? Deine Let's Plays. Deine letzten Worte. Okay, aber jetzt habe ich das ist schön. So ein kleines. Tut mir leid, jetzt habe ich dazwischen geredet. Tut mir leid. Alkira LP, aber es ist nur so ein kleines Ding. Also ich mache das jetzt nicht im großen. Alkira LP. Ich schreie jetzt sehr laut und viel und schimpfe. Also wer das nicht. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Jedenfalls. Bin ich dafür. So. Dein neuestes Display ist aber heiß her. Länder Klaustrophobia. Das werde ich mir vielleicht irgendwann mal angucken. So viel dazu. Wenn ihr uns im Chat nochmal die letzten 3 Sekunden erleben wollt, das ist auf Freenode. Wenn ihr uns morgen oder irgendwann in dieser Woche oder vielleicht auch nicht im Internet mal nochmal nachhören wollt, weil die Sendung so cool war, könnt ihr das auf fhanalex.möbmöb.com machen. Und flattert uns ganz doll, damit wir uns coole, tolle Whiteboards kaufen können. Ja, richtig. Die wir sowieso nicht brauchen. Aber hey, egal. Doch, die machen wir dann so voll interaktiv und so. Und dann. Ach nee, da müssen wir das ganz werfen. Brettspiele spielen. Ah. Ja, genau. Bitte flattert, damit wir uns Bretter kaufen können. Bretter, die Welt bedeuten. Wir haben gerade zwar keine direkte Aftershow, aber wir haben trotzdem jetzt nochmal den Stefan, vielleicht den Angebot an die hier. So, kann ich die Aufnahme wegdingen? Ja, dann kannst du. Tschüss, hab euch ganz viel lieb. Tschüss. Ciao. Bald, nächste Woche und so. Tschüss.